Kundgabe 5511. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.10.1952. Gottes Wesen ist Liebe. Eure Liebe will ich gewinnen, weil ich euch dann ganz gewonnen habe, für ewig. Lieben aber werdet ihr erst ein Wesen, das ihr kennet und erkennen lernet als liebenswert, das euch vollkommen erscheint und das sich selbst euch in Liebe zuneigt. Und darum suche ich euch ein rechtes Bild von mir zu vermitteln. Ich suche in euch den Glauben zu erwecken an meine übergroße Liebe zu euch. Ich suche euch Aufklärung zu geben darüber, dass ihr einst ausgegangen seid von mir, dass ich also euer Schöpfer und Vater bin von Ewigkeit. Ich suche euch Erkenntnis zu vermitteln, um nun auch euren Willen anzuregen, dieser Erkenntnis gemäß zu handeln und zu streben, denn ohne ein bestimmtes Wissen könnet ihr nicht selbst tätig werden. Erst das Wissen um euren Ausgang und euer Ziel bestimmt euren Willen und eure Gedanken. Ich aber will nicht nur anerkannt werden als das, was ich bin, sondern geliebt. Der Gehorsam aus einem Pflichtgefühl heraus genügt mir nicht, weil erst der Zusammenschluss in Liebe Seligkeiten auslöst und ich darum stets und ständig um eure Liebe werbe. Erkennet ihr mich nun in meiner Vollkommenheit, die Liebe, Weisheit, Macht, Barmherzigkeit, Geduld, Gerechtigkeit in höchstem Maße bedeutet, so wird auch in euch die Liebe zu mir aufflammen. Denn als selbst, einstmals, göttliche Wesen sind alle diese Eigenschaften in euch, wenn auch noch ungelöst, da ihr sie in freiem Willen zurückdrängtet durch euren einstigen Sündenfall. Wird euch aber die Erkenntnis vermittelt, ein Wissen, das euch Aufschluss gibt über euer eigentliches Verhältnis zu mir, eurem Gott und Schöpfer von Ewigkeit, so lernet ihr auch mich erkennen als Gott. So wie aber die Liebe in euch aufflammet, erkennet ihr mich als Vater, und ihr kommet mir von selbst mit großem Verlangen entgegen. Und diese Liebe will ich gewinnen, um euch mit meiner unendlichen Liebe beglücken zu können, auf ewig. Darum lasse ich keinen Menschen auf Erden aus und trete einem jeden nahe. Ich will die Gedanken hinlenken auf den, dem er das Sein verdankt. Und ich will dann mit meiner Liebe einwirken auf sein Denken und Wollen. Ich will ihn zu mir ziehen und doch seinen freien Willen nicht antasten. Und so rede ich zu ihm, und mein Wort soll ihm Erkenntnis bringen, so er mich nur willig anhöret. Mein Wort lehret ihn Liebe zu mir und zum Nächsten. Die Liebe zu mir kann er oft nicht aufbringen, solange er mich noch nicht recht kennt. Den Nächsten aber kennet er, und diesem soll er seine Liebe schenken. Dazu will ich ihn anregen, und so er dieser meiner Anregung Folge leistet, kommt die Liebe zu mir von selbst. Denn dann fühlet er mich, den er noch nicht recht erkannte, schon in sich. Sein Denken wird klar und der Wahrheit entsprechend sein, als Folge der Liebe zum Nächsten. Und durch rechtes Denken wird er nun auch ein rechtes Bild gewinnen von mir und sich mir ohne Widerstreben zuwenden. Er wird reifen an Erkenntnis und also auch reifen in der Liebe. Und ich habe ihn nun gewonnen für mich, denn wer mich einmal erkannt hat, der lässet mich nicht mehr, wie auch ich den nicht aufgebe, der mir von selbst einen Schritt entgegengekommen ist. Ich sehne mich nach der Liebe meiner Kinder und lasse ewiglich nicht nach, um sie zu werben, denn die Vaterliebe will schenken. Die Vaterliebe will unausgesetzt beglücken. Sie muss aber Erwiderung finden, um als Beglückung empfunden zu werden. Amen.